Tasse rum. Normalerweise bin ich dumm. Doch heute sag auch ich mal was. Und sag es nicht nur so aus Spaß. Kieselstein.